Schön. Hallo, guten Abend. Guten Mein Tag. Name ist Kapada. Ich bin hier als Dienstabendarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Wenn Sie etwas missverstehen oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen an Sie stellen. Sind Sie damit Ja, einverstanden? ich habe da gleich eine Anmerkung. Können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Ah ja, Sonst genau, kann ich Sie okay. nicht so gut verstehen. Okay? Entschuldigung, ja, okay. Alles klar. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen an Sie stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Ja, klar. Oh, Hallo? unsere Ich Verbindung glaube, ist meine schlecht, ne? Verbindung ist schlecht, oder? Ja, irgendwie stehen Sie jetzt. Schlimmstenfalls muss ich. Heißen Sie? Ich heiße Magdalena Schmidt. Okay. Frau Schmidt, wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre. Okay. Und wann genau sind Sie geboren? Am 11.06.66. Wie schwer sind Sie, Frau Schmidt? Na, ich wiege 79 Kilo. Ja, okay. Und wie groß sind Sie? 1,68 Meter. 1,68 Meter, ja. Groß. Okay. Frau Schmidt, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie momentan? Ja, also mein rechter Arm macht mir Sorgen. Wissen Sie, der ist seit einigen Tagen geschwollen und das wird immer Ja. mehr. Und der tut mir auch weh. Und der Arm ist eigentlich über die ganze Länge ist der rot und ist auch ein bisschen heiß, fühlt er sich an. Und ich habe so ein Spannungsgefühl da drin. Und das fühlt sich irgendwie gar nicht gut an. Ich habe auch das Gefühl, ich kann den gar nicht richtig krumm machen. Das gibt so einen Widerstand. Und Ja. ja, das ist mir jetzt ein bisschen unheimlich, deswegen bin ich hier direkt zu Ihnen gekommen. Okay, das ist gut, dass Sie hier hergekommen sind. Rechte Arm, haben Sie Schmerzen und hatten Sie irgendwelche Verletzungen oder Unfall? Nein, Unfall oder Verletzung ist mir nicht, mich habe ich nicht Okay. gehabt, nee. Okay, strahlen die Schmerzen in andere Körperteile aus? Ausstrahlen tut es nicht, nee, das ist auf den Arm beschränkt, da wo es so dick und geschwollen ist. Okay, dick und geschwollen und rote Hautfärbung haben Sie gehabt. Und können Sie diese Schmerzen oder haben Sie Schmerzen im Arm? Ja, also das tut auch weh, das ist so ein Druckgefühl, so ein Spannungsgefühl. Das ist, also die Schmerzen sind vielleicht gar nicht mal so das Schlimmste. Es ist mehr so dieses Gefühl, dass das so übermäßig dick ist. Ne? Okay, genau. Und ein bisschen rot geworden. Okay, haben Sie Säckenbiss Oh, gehabt? sorry, das ist gerade so laut im Hintergrund. So, jetzt. Ja. Haben Sie Säckenbiss gehabt? Ein Zeckenbiss? Genau. Nein. Nein, okay. Oder halten Sie sich häufig im Waldgebiet auf? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe schon ewig lange nichts mehr mit Zecken zu tun gehabt. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen oder können Sie diese Schmerzen auf einer Schmerzskala beschreiben? Sie haben gesagt, dass Sie Druckgefühl haben und ein bisschen dicker geworden, die Arme und ein bisschen auch haben Sie Schmerzen. Und können Sie diese Ja. Schmerzen auf einer Schmerzskala beschreiben, wobei von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte, 10 sehr starke Schmerzen meint? Ja, vielleicht so bei 6 oder so. Also das tut schon ordentlich weh. Und insbesondere, wenn ich versuche, das zu bewegen. Und der Arm fühlt sich einfach auch schwer an. Okay, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Das ist jetzt seit einigen Tagen. Und ja, und ist irgendwie überhaupt nicht besser geworden. Okay, genau. Sind die Beschwerden plötzlich aufgetreten oder langsam? Das ist ziemlich plötzlich aufgetreten. Können Sie die Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen drückend oder ziehend oder brennende Schmerzen an diesem Also betroffenen brennend Bereich? ist das nicht und stechend ist es auch nicht. Es ist eher drückend. Drückend und ja, wie kann man das noch beschreiben? Drückend ziehend vielleicht so. Okay. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ja, also wenn ich jetzt mit den Armen viel bewege, das ist schlecht, ne? Das ist unangenehm. Und auch wenn ich ihn runterhängen lasse. Das Bequemste ist Genau. eigentlich immer, wenn ich ihn so ein bisschen festhalte mit der anderen Hand. Dann kann ich es am besten Genau. aushalten eigentlich. Okay. Ne? Ja. Können Sie leichtes Gegenstände anheben? Zum Beispiel, Sie Ja. haben gesagt, dass Sie Schmerzen haben, ja, wenn Sie bewegen. Aber, und? Ja, also was ganz, was weiß ich, aber ich bin jetzt eigentlich in diesen Tagen so ein bisschen zum Linkshänder mutiert, weil ich den rechten Arm schon auch überwiegend schone, weil das nicht angenehm ist. Okay. Leiden Sie unter Taubheitsgefühlen oder Kribbeln? Nee, Ameisenlaufen sowas, oder? sowas Ja. habe ich nicht bemerkt, nö. Okay. Kraftlosigkeit? Leiden Sie unter Kraftlosigkeit? Ja, also ich benutze den Arm halt nicht, aber ich glaube, so richtig, richtig doll kraftlos ist der nicht. Nein, er ist halt nur durch die Schwellung eingeschränkt. Okay. Können Sie diese Hautverfärbung, Sie haben gesagt, das ist ein bisschen roter geworden, die Haut. Ja, Und und sie können Sie glänzt auch beschreiben? so. Bitte? Gelenk auch rot geworden. Und können Sie diese Rotfärbung beschreiben? Wie grenzwertig diese Hautverfärbung ist? Grenzwertig oder? Was meinen Sie mit grenzwertig? Meinen Sie scharf begrenzt oder wie? Dass es eine Stelle ist, wo es rot ist oder was? Sind diese Bereich, betroffene Bereich grenzwertig oder die Hautverfärbung? Also der ganze Arm ist geschwollen und es ist insbesondere im Unter- und im Oberarm und im Gelenkbereich. Ist das alles rot verfärbt? Okay, ist Hm? scharf begrenzt. Ja. Okay. Haben Sie Fieber? Habe ich nicht gemessen, aber das könnte schon sein. Aber ein bisschen warm, aber jetzt schwitzt man sowieso, weil es draußen so warm ist. Aber also ich habe nicht Temperatur gemessen. Okay, aber fühlen Sie sich auch nicht fiebrig? So richtig fiebrig fühle ich mich nicht, nein. Okay, gut. Husten Sie? Husten? Nee. Ja, okay. Leiden Sie unter Atemnot oder Herzrasen, Herzstolpern, Nein, Herzklopfen. sowas habe ich nicht. Nur der Arm tut mir eigentlich doll weh. Genau. Okay. Leiden Sie unter Lymphknoten in anderen Bereichen oder ja, in anderen Bereichen? Dass Oder die so? Lymphknoten geschwollen sind. Ja, Ja, also das da muss ich stimmt. jetzt dazu sagen, dass ich vor vielen, vielen Jahren eine Brustoperation hatte. Und da sind natürlich Lymphknoten entfernt worden. Aber jetzt habe ich das nicht festgestellt, dass da irgendwas geschwollen ist. Okay. Leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung? Nein, Verdauung ist ganz normal. Ja, das ist gut. Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang oder so etwas? Nö, nö. Und leiden Sie unter Blähungen oder Sodbrennen oder Nein, also Blähsucht? Oder Verdauung ist alles normal und ich habe auch alles keine normal. Magenprobleme oder sowas. Nö. Okay, das ist gut. Wie ist Ihr Appetit? Mein Appetit. Ja. Ja, meistens ist der gut, würde ich mal sagen. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit umgebaut oder ab oder zugenommen? Ja, ein bisschen habe ich zugenommen. Ich habe ein bisschen zu gut gegessen, ja. Okay, wie viel Kilogramm haben Sie zugenommen in der letzten Ah, Zeit? so 1, 2 Kilo in den letzten 6 Wochen. Ah, 6 Wochen, okay. Okay, können Sie gut schlafen? wegen dieser Schmerzen oder auch eine Ja, also jetzt Schmerzen? wegen, jetzt in den letzten Tagen habe ich tatsächlich nicht so gut geschlafen, weil ich das beim Liegen irgendwo gut haben konnte. Ich habe dann zwischendurch so ein kleines Kissen gehabt, wo ich den Arm draufgelegt habe, dann ging das. Aber so gut wie sonst habe ich nicht geschlafen. Okay. Leiden Sie an einer wichtigen Vorerkrankung, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel an einer Blutdruckkrankheit, Bluthochdruckkrankheit oder Ja, ich habe ein bisschen hohen Blutdruck, Zucker? klar. Ja. Und ich habe auch ein bisschen erhöhte Blutfettwerte. Ja, eigentlich das Wichtigste ist, dass ich eben vor 14 Jahren diese Brustoperation hatte wegen Brustkrebs, ne? Genau. Aber sind Sie jetzt krebsfrei, oder? Bitte? Sind Sie jetzt krebsfrei? Ja, also das ist eigentlich alles im Guten operiert und ich habe dann keine Nachbehandlung bekommen. Okay, das ist gut. Und wegen arterieller Hypertonie, oder nehmen Sie welche Medikamente, wenn Sie Ja, gegen diese ich Bluthochdruck? nehme Concor 5, Ja, Bronco 5 eine Milligramm. morgens. Genau. Und dann nehme ich Diovan 160 auch eine morgens. 160, ja. Diovan. Okay, welche Medikamente nehmen Sie gegen diese erhöhte Blutfettwerte? Dann nehme ich eigentlich gar nichts, weil man eigentlich ja sagt, das ist kaum zu Lebensweise. beeinflussen, ne? Und auch von der Ernährung her Genau. mache ich jetzt nicht irgendwie besonders cholesterinfreie Kost oder so. Man sagt ja, das gibt es halt, dass sie ein bisschen erhöht sind, die Werte. Ja, okay. Können wir auch unsere Lebensweise auch ein bisschen ändern, ein bisschen Sport treiben gegen diese Blutfettwerte? Ja, wobei mit dem Sport ist das so eine Sache. Ich habe vor einem Jahr eine Hüfttap bekommen auf der rechten Seite und insofern war ich, also mit dem Sport musste ich ein bisschen vorsichtig sein, da konnte ich so ein bisschen Reha-Sport machen. Aber ja, ansonsten kann ich schon ein bisschen was tun, ja. Ja. Wann haben Sie diese Hüft-Tape Total Vor einem Endoprothese Jahr war das. vor einem Jahr? Okay. Wegen Coxarthrose, ja? Ja. Okay. Sind Sie gegen etwas allergisch? Nein, ich habe keine Allergien, nein. Und sind bei Ihnen irgendwelche Unverträglichkeit bekannt? Nee, ich wüsste jetzt nicht. Also, wie meine ich das beim Essen oder bei Medikamenten? Ich kann eigentlich alles Genau, bei vertragen. Essen, Medikamente, das ist gut. Sind Sie gegen etwas und trinken Sie Alkohol? Naja, also hin und wieder mal ein Glas Wein oder wenn es jetzt so warm ist, auch mal ein Glas Bier. Aber also jetzt nicht viel. Okay, das ist gut. Für die Gesundheit. Ein Glas Wein oder Bier manchmal. Und rauchen Sie? Nein, geraucht habe ich noch nie. Okay, das ist gut. Bitte nehmen Sie meine nächste Frage nicht persönlich. Das ist eine medizinische Frage. Ich muss Sie fragen, ob Sie Drogen nehmen. Drogen? Ich? Nein, nein, nein, keine Drogen. Frau Schmidt, wegen dieser Hüftgelenkoperation können Sie nicht gut Sport treiben. Ja? Genau, momentan. Und ich möchte jetzt nach Ihrer Impfstatus fragen. Wie ist Ihr Impfstatus? Sind Sie Ja, gegen vollständig geimpft? Corona bin ich natürlich geimpft, ja, Das ist dreimal. schön. Okay, das ist schön. Und andere Grundimpfungen haben Sie erhalten? Ja, das, also alles, was man so dringend braucht, habe ich im Laufe der Jahre bekommen, ja. Okay. Sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Im Ausland war ich nicht, nein. Okay, das ist schön. Haben Sie irgendwelche Beschwerden über Ihre oder von über Ihre Menstruation Zyklus oder haben Sie irgendwelche Menstruationsbeschwerden? Ja, das läuft jetzt so langsam aus, ne? Also die letzte Regelblutung liegt schon ein bisschen zurück. Okay. Die letzte Regelblutung ist ein bisschen zurück. Ja, das ist mit 52 oder so gewesen. Ja, 52. Okay. Also vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren, aber jetzt haben Sie keine Blutung. Könnte es sein, dass Sie nicht schwanger sind? Nein, ganz sicher nicht. Okay. Frau Schmidt, jetzt möchte ich über Ihre Familiengeschichte etwas fragen. Haben Sie irgendwelche Familienerkrankungen in Ihrer Familie, von denen ich wissen sollte? Naja, also mein Vater ist sehr früh an einem Herzinfarkt gestorben. Und mein Bruder hatte tatsächlich auch vor 4 Jahren einen Herzinfarkt. Der hat den aber überstanden. Aber also da gibt es irgendwie wohl eine Belastung. Und meine Mutter hatte jetzt auch schon vor langer Zeit eine Hüftgelenkoperation. Und die hat auch ein bisschen Bluthochdruck, genauso wie ich. Ja. Und ich habe auch eine Schwester, die hatte vor einem Jahr auch einen Brustkrebs und ist da operativ behandelt worden. Ja, okay. Jetzt ist sie beschwerdefrei. Und jetzt geht es ihr soweit gut, ja. Okay, das ist schön. Und Ihr Vater auch habe einen Herzinfarkt, oder? Der ist früh an einem Herzinfarkt gestorben, ja. Gestorben, ja. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Okay. Und mit wem wohnen Sie zusammen? Ich lebe mit meinem Mann und ein Sohn ist noch im Haus und die beiden sind schon ausgezogen. Okay. Und sind die Kinder gesund? Meine Kinder sind alle gesund, ja. Oh, das ist schön. Ja. Okay. Was machen Sie als beruflich oder wo arbeiten Sie? Ich arbeite im Reisebüro. Ich bin Reiseverkehrskauffrau. Frau Schmidt, können Sie wiederholen? Ich habe nicht gut gehört. Ja, da war Ihr Bild hat auch wieder gestanden. Ich arbeite im Reisebüro. Ich bin Reiseverkehrskauffrau. Konnten Sie jetzt verstehen? Entschuldigung, heute ist meine Verbindung ist sehr schlecht. Leider. Ja, ich habe das gemerkt. Also ich sage es noch einmal. Ich arbeite in einem Reisebüro. Ich bin Reiseverkehrskauffrau. Das ist die Berufsbezeichnung. Sind Sie zufrieden auf der Arbeit? Mit der Arbeit? Ja, jetzt geht es ja wieder los. Ne? Wir hatten blöde Jahre mit Corona, da war nicht viel zu tun. Aber jetzt geht es ja wieder. Das ist gut, ja. Frau Schmidt, jetzt von meiner Seite habe ich alle wichtigen Fragen an Sie gestellt. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung für Sie machen. Ja, Sie haben seit einigen Tagen eine Schmerzen und Druckgefühl in den rechten Arm. Und der rechte Arm ist ein bisschen geschwollen geworden, geschwollen sind. Ja. Und, Arm ist geschwollen, ja. Geschwollen, genau. Ein bisschen rote Verfärbung haben Sie auch bemerkt und ein bisschen Hitzegefühl, Wärmegefühl haben Sie auch an diesem betroffenen Bereich bemerkt. Und die Schmerzen sind drückend und ziehend und auf einer Schmerzskala haben Sie bei 6 eingeordnet. Und die Schmerzen sind bewegungsabhängig und können Sie nicht gut bewegen wegen dieser Beschwerden, wegen dieser Schmerzen. Und Second-Biss oder ein Aufhalten in einem Waldgebiet haben Sie verneint. Mhm. Und möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie eine Frage oder fällt Ihnen noch etwas ein, was wichtig sein könnte? Nee, ich glaube, das ist alles, ja, mehr könnte ich jetzt auch nicht sagen. Okay, nee, das war, das genau, das war das eigentlich, was ich so an Beschwerden habe, ja. Okay. Okay, und Verletzungen oder einen Unfall haben Sie auch verneint? Okay. Nee, genau. Ja, okay. Und jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen und von Ihnen Blut abnehmen. Und manche Therapiemaßnahmen werde ich durchführen. Ja, okay. Wie lange wird das denn dauern, jetzt die Untersuchung? Ja, zuerst müssen Sie hier bei uns bleiben für weitere Untersuchungen und Behandlung. Und, okay, dann, ja. Nach dieser körperlichen Untersuchung werde ich ein Röntgenbild auch für diese rechte Arm anfordern. Und mit dem Oberarzt werde ich sprechen. Nach dieser Besprechung komme ich zu Ihnen zurück, sage ich Ihnen, was zu tun ist. Okay, ja, gut. Okay, dann warte ich jetzt. Dankeschön. Ja, bitte schön, sehr gerne. Ich habe einige Fragen. Oh, gleich einige. Oh, oh, ja. Hatten Sie so etwas früher schon einmal? Ach so, nein, hatte ich noch nie. Sie haben gesagt, Brust entfernen. Eine Brust oder zweite, beide Brust entfernen? Rechte Brust ist operiert worden. Hm? Rechte Brust. Und Sie haben gesagt, Lymphadenektomie durchgeführt worden. Welche Lymphadenektomie durchgeführt worden? Eine Epikris, dabei? Also die axillären Lymphknoten sind entfernt worden. Beide. Welche Diagnose? Rechts. Welche Diagnose damals gestellt? Ja, Mammakarzinom. Ja, Mammakarzinom, also Brustkrebs, ja. Ja, Brustkrebs. Wobei welcher Typ oder so, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, okay, danke schön. Das war's. Ich habe eine Frage. Ich habe auch eine. Ja? Wenn Sie auf die Schwellung eindrücken, bleibt eine Delle? Nein, das geht eigentlich ziemlich schnell wieder zurück. Okay. Noch eine Frage. Ja. Über Ihre Nachname. Wie ändert Sie Ihre Nachname? Mit T oder B? Mit zwei T, ja. Okay, danke. Ich habe D geschrieben. Ja. Bitte? Das habe ich D geschrieben. Ah ja. Ja. Diese Frau Schmidt hat zwei T am Ende. Ja. Haben Sie irgendwelche Medikamente eingenommen gegen diese Schmerzen? Nee, habe ich nicht. Nein, ich habe gar nichts genommen, weil ich wie immer gedacht habe, es geht alles wieder weg, was von alleine gekommen ist. Aber es passiert nicht immer. Ja. Haben Kollegen andere Fragen? Ja, eine noch Frage. Ja. Haben Sie eine Wunde in dem betroffenen Arm bemerkt? Bemerkt habe ich die nicht, nein. Was aber nicht ausschließt, dass da vielleicht auch eine sein könnte. Ja. Können wir anfangen, Arzt-Gespräch, Mehmet? Ja, genau. Bitte okay. Schön. Hallo, guten Tag, Oberärztin. Frau Oberärztin, hätten Sie kurze Zeit für mich? Ja, klar. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Mhm. Frau Magdalena Schmidt ist 56 Jahre alt und 79 Kilogramm schwer und 1,68 Meter groß. Mhm. Frau Magdalena Schmidt hat sie heute bei uns wegen seit drei Tagen bestehender angeschwollene Arme und drückende, ziehende Schmerzen an diesem Arm vorgestellt. Welcher Arm ist betroffen? Rechten Arm, ja. Angeschwollener rechter Arm. Genau. Die Schmerzen seien verlustig aufgetreten und die Beschwerden auch. Und die Schmerzen seien bewegungsabhängig. Und der Patient klagte über ein Wärmegefühl an diesem betroffenen Bereich und rote Verfärbung und Spannungsgefühl. Und auch die Patientin habe bemerkt, dass hier in diesem betroffenen Arm ist ein bisschen dicker geworden sei. Mhm. Die Patientin zudem klagte die Patientin über eine 2 Kilogramm Gewichtszunahme in den letzten 6 Monaten. Wegen dieser Schmerzen und Beschwerden leidet die Patientin unter einer Insomnie. Die negative Anamnese sei unauffällig bis auf oben genannte Symptome. Die Patientin sei Nichtraucherin und trinke gelegentlich Alkohol und Drogenkonsum wurde verneint. Die Vorgeschichte ergab sich eine Art Rehydratomie. Dagegen nehme die Patientin eine Concord 5 Milligramm morgens einmal am Tag ein und Diovan 160 Milligramm morgens einmal am Tag ein. Die Patientin leidet an einer Cholesterolämie und die nicht Medikamentbehandlung bedürftig ist. Die Patientin sei vor einem Jahr wegen einer Kostarthrose eine total Endoprothese durchgeführt worden. Mhm. Die Patientin sei vollständig geimpft und die Reise ins Ausland und die Reise ins Ausland wurde verneint. Die Frage nach Reise ins Ausland in der letzten Zeit wurde verneint. Ja. Und die Menstruationsbeschwerden sei unauffällig oder die Frauenanalyse sei unauffällig. Die Patientin sei verheiratet und lebe mit ihrem Mann und mit einem Sohn zusammen. Habe 3 Kinder, einen Sohn und 2 Töchter, die alle gesund sind. Der Familiengeschichte fanden sich eine Myokardinfarktus bei dem Vater, die gestorben sei, an diesem Myokardinfarktus gestorben sei. Der gestorben ist. Und der Bruder sei habe einer oder habe oder leide an einer Myokardinfarktus der noch lebe. Die Mutter habe eine total Endoprothese gehabt und leide an einer arteriellen Hypertonie. Schwester habe eine Operation wegen Brustkrebs, Brustoperation wegen Brustkrebs vor einem Jahr. Und die Patientin sei oder arbeite in einem Reisebüro, als Verkehrskauffrau. Die Patientin sei zufrieden bei der Arbeit und die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Abszess an diesem rechten Bereich. Die Assistenzen der Jugendlichen kommen eine Borreliose peripherik arterielle Verschlusskrankheit an diesem Bereich. Könnte es auch sein. Lymphödeme und Lymphödeme in Betracht. Was ist denn noch ziemlich naheliegend? Als Differentialdiagnose. Okay, Lymphödeme und Bursitis. Eine Bursitis. an du diesem, siehst, ja. Ja. Dicker, geschwollener Arm, der Schmerzen macht. Wenn das am Bein wäre, was würden Sie dann denken? Ja, Tiefvenenthrombose können Sie ja, ja denken. Kann man auch am Arm kriegen. Ja, genau, ja. Oder eine Phlebitis, ne? Eine Venenentzündung ja. Am Arm. Ja, ja. Okay. Wie gehen Sie denn jetzt diagnostisch vor? Diagnostisch würde ich ein paar diagnostische Bildgebendesverfahren durchführen. Ja, was machen Sie? Erstmal machen Sie doch eine körperliche Untersuchung. Ah, genau, körperliche Untersuchung werde ich. So, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Parästhesie und Hypoästhesie werde ich achten, darauf achten. Und Okay, werde ich an dieser körperlichen Untersuchung die Parästhesie und Hypoästhesie anschauen und beurteilen. Und Kraftlosigkeit werde ich diese, an diesem Bereich anschauen. Und Lähmungserscheinungen oder neurologische, ja. Neurologische Störungen werde ich beurteilen. Und diese Hautverfärbung werde ich lokalisieren und ob das grenzwertig oder scharf grenzsichtig ist. Ja, scharf abgegrenzt, das ist der Fachbegriff, ne? Scharf abgegrenzte Rötung. Ja. Und wonach gucken Sie noch? Ja, und ob er einen Zeckenbiss gehabt hat. Zeckenbiss oder was könnte denn noch was anderes sein? Ja, was anderes dann zum Beispiel Borreliose. Ja, Borreliose auch. Nein, bei Zecken, das ist ja Borreliose. Jetzt, wenn Sie mal vom Insektenstich weggehen, was könnte denn sonst noch sein? Ja, die Lymphadenoktomie-Narben werde ich auch beurteilen, die Narben von der Lymphadenoktomie. Ja. Ja. Aber also generell muss man doch gucken, ob da irgendeine Hautläsion ist. Ja, egal ob durch Zeckenbiss oder durch sonst irgendwas, die kann sich ja auch irgendwie gescheuert, gestoßen oder sonst was haben, ohne das zu merken und kann eine kleine Wunde sich zugezogen haben. Gut. Ja, gut, also danach würde man gucken. Was machen Sie labortechnisch? Okay, labortechnisch werde ich Blut abnehmen von der Patientin. Entzündungswerte würde ich anschauen und der Dimer zum Ausschluss und andere Blutfettwerte auch würde ich anschauen für diese Hypercholesterolämie. Und werde ich manche Leberwerte und andere Nierenwerte auch werde ich anschauen. Ja. Der guten Ordnung halber, ja. Und was machen Sie apparativ? Apparativmaßnahmen werde ich eine Röntgenaufnahme veranlassen für diese Verkalkungen oder Kalkulationen in diesem Bereich vielleicht, aber Röntgenaufnahme. Meinen Sie Knöchern? Meinen Sie knöcherne Verkalkung? Genau, knöcherne Kalkulation, aber die Verletzungen oder der Unfall wurde vermeint, deshalb brauche ich keine Röntgen jetzt. Aber ich brauche eine Sonographie. Das klingt schon besser, ja. Genau. Wonach gucken Sie denn bei der Sonographie? Bei der Sonographie, ich gucke die Gefäßeverengungen und Durchblutstörungen. Durchblutstörungen werde ich anschauen und beurteilen, ob das in diesem Gefäße gut stürmen. Ja, also genau genommen ja auch der venöse Fluss, ne? Der ist genau, also nicht nur die Durchblutung, sondern eigentlich ja insbesondere, weil die einen dicken Arm hat, der Rückfluss, ne? Ob es da irgendwo ein erkennbares Hindernis gibt. Ne? Okay. Ihre erste Diagnose war Augenblick. Bursitis, ne? Bursitis auch Differentialdiagnose. Ja, was war Ihre Hauptdiagnose? Abszesse. Abszess, genau. Ja. Da würde man ja praktisch durch die Inspektion wirklich eine Stelle sehen, wo eine alte Ansammlung ist. Und genau, ja, wie würden Sie das behandeln? Wenn wir eine alte Ansammlung sehen und können wir Drainage durchführen, eine Drainage durchführen dort, lokale Drainage, zuerst werden wir desinfizieren und dann Drainage durchführen. Ja, und wegen dieser Wärmegefühl habe ich diese als eigentlich. Okay. Aber ein Abszess wäre ja eigentlich ein so ganz lokaler Schmerz, ne, der nur an einer Stelle ist. Die beklagt ja eigentlich Schmerzen in ihrem ganzen rechten Arm. Okay, also jetzt sage ich erstmal als Oberärztin, ne, sage ich, ja, untersuchen Sie mal die Patientin und berichten Sie mir nachher über die Ergebnisse. Okay. Und ansonsten sage ich jetzt, also der Abszess war es nicht, sondern es war was anderes. Was liegt denn noch sehr nahe? Ja, Tiefvenenthrombose auch. Ja, das ist sowas, wo man richtig gucken muss. Mhm. Und was Sie komplett unterschlagen haben im Bericht an Ihre Oberärztin, dass die Frau brustoperiert ist. Ja. Das haben Sie der nicht erzählt. Ja, so. Das ist zwar 15 Jahre her oder 14 Jahre, aber das ist nicht ausgeschlossen, dass die durch irgendeine blöde Geschichte ein Lymphödem entwickelt hat. Ja, in dem operierten, auf der operierten Seite. Ja, da ist eine Lymphadenektomie gelaufen. Entweder kann das ein Zeichen sein für ein Rezidiv, ja, dass die mit einmal wieder was hat und dass da ein Lymphknoten irgendwie eine Lymphschwellung ist. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist eben, dass sich mehr oder weniger aus heiterem Himmel tatsächlich auch nach vielen Jahren noch ein Lymphödem bildet. Oder aber die Geschichte, dass das Lymphödem eine Folge einer jetzt, wie gesagt, minimalen Verletzung ist. Dass sie tatsächlich irgendeine kleine Wunde hat, da reicht schon sowas, dass man sich gekratzt hat im Garten bei der Gartenarbeit oder dass man mit einem Kartoffelschälmesser abgerutscht ist oder dass man beim Fingernägelschneiden sich so ein bisschen im Nagelbett verletzt hat. Ja? Zack, kriegt die eine Infektion da rein, mit einmal wird der Arm dick, die kriegt ein Erysipel in dem Arm und entwickelt ein prima Lymphödem in dem Arm, wo die voroperiert ist. Ja, also diese Spur haben sie gar nicht verfolgt. Ja, und das wäre halt die gewesen, die es mir in diesem speziellen Fall jetzt angekommen wäre. Ja. Gut, was wäre denn, wenn die jetzt tatsächlich eine Phlebitis oder eine Thrombose in dem Arm hat? Dann was würden Sie therapeutisch machen? Okay, eine Blutverdünnungsmedikamente würde ich verabreichen. Zum Beispiel niedrige Heparin. Heparin, ja, wobei in therapeutischer Dosierung. Ne? Und für wie lange? Ist abhängig von dieser Therapieprognose. Können wir manchmal immer benutzen oder verabreichen? Oder wie lange, ich weiß es nicht, wie lange? Also eigentlich bei Beinvenenthrombose sagt man ein halbes Jahr. Ich meine, bei Arm geht man auch von einem halben Jahr aus, wobei die natürlich nicht so lange heparinisiert wird, sondern dass sie dann anderweitig koaguliert wird, ne? Antikoaguliert wird. Okay, und was braucht sie noch? Für Medikamente, wenn eine Thrombose. Oder? Als Therapie. Als Therapie für diese Thrombose, wenn Thrombose ist. als Therapie können wir Oral-Antikoagulan auch verabreichen. Naja, das ist schon klar. Aber was machen Sie außerdem noch? Außerdem, okay. Schmerzmittel können wir auch geben. Keine Medikamente, ich meine jetzt noch was anderes. Okay, ja. Was würden Sie bei einer Beinvenenthrombose machen? Schrumpf, Kompression, Kompressionsschrumpfe würde ich anrufen, ja. So, das heißt, diese Patientin geht nicht ohne einen gewickelten Arm bei Ihnen raus, ja? So, und die kriegt eine Verordnung für einen Armstrumpf. Genau. Ja. Die kriegt eine Verordnung für einen Armstrumpf, ne? Damit der, damit die ihre Kompression praktisch managen kann. Ne? Armstrumpf nach Maß, Klasse 2 und vom Handgelenk bis oben hin. Ne? Ja, so, das sind die Grundlagen der Thrombose oder Thrombophlebitis-Therapie und natürlich Kontrolle in ein paar Tagen, um zu gucken, wo der Thrombus hockt und ob der sich aufgelöst hat. Ne? Ja. Und jetzt ist noch eine wichtige Information. Können Sie das eben mündlich sagen? Mit dem Heparin und dem Krebs, da war eben gerade eine Information. Da war ein Kollege, der sich gerade schriftlich gemeldet hat. Ja, Herr Doktor hat geschrieben. Ich bin kein Biologe, aber diese unter der Krebs wird niedriges Molekular Heparin lebenslang empfehlen. Jetzt momentan nicht NOAC, gibt es NOAC. Und ich empfehle NOAC. NOAC. Ja, ja, also Heparin ja immer nur für die erste Zeit, bis die anderen Medikamente an Bord sind, sozusagen. Ne? Genau. Und dann macht man überlappend, bis man einen entsprechenden Gerinnungswert hat. Ne? Okay. Und eben eine Ultraschallkontrolle nach 3 Tagen. Gut. Und bevor die ihren Strumpf irgendwann wieder ausziehen darf, nach einem halben Jahr, muss die auch noch mal zur Kontrolle kommen und dann guckt man auch noch mal nach dem Arm. Ne? Okay. Ja. Ich sage mal so, das Lymphödem ist mein persönliches Hobby. Ja, muss ich dazu sagen, wir haben hier 10 Jahre lang in der Nähe von unserem Wohnort hier ein kleines Krankenhaus, in einem kleinen Krankenhaus betrieben eine Station für Lymphödempatienten. Und da sind tatsächlich Leute aus dem ganzen Bundesgebiet gekommen und wir haben da konservative Lymphödemtherapie gemacht. Und deswegen finde ich diesen Fall hier so schön. Das ist übrigens ein Fall aus Mainz. Ja? Und ich bin sehr begeistert, dass sich mal jemand der Lymphödem-Leute anschaut, Leute. Ja. Gut, aber es kam mir die Anfrage von einer Kollegin, die fragte, ob das Ding eindrückbar ist. Ne? Wenn es eindrückbar gewesen wäre, dann würde es ja mehr auf ein Lymphödem hindeuten. Aber ne, wenn es wiederkommt, dann ist es eben eine Phlebitis oder Venenthrombose. Ja. Okay. Ja, das, was die Patientin Ihnen am Anfang gesagt hat, Sie sind mächtig schnell mit der Sprache. Man könnte Sie ein bisschen besser verstehen, wenn Sie ein bisschen mehr Ruhe in die Sprache reintun. Eine witzige sprachliche Sache ist mir aufgefallen, das habe ich mir schnell aufgeschrieben. Und zwar, also der Vater ist am Herzinfarkt gestorben und der Vater, der Bruder hatte einen Myokardinfarkt, der noch lebt. Also nicht der Myokardinfarkt lebt noch, sondern der Bruder lebt noch. Ne? Also der Bruder hatte einen Myokardinfarkt, hat den aber überlebt. Ne? Ja. Okay, das war nur so eine kleine sprachliche Geschichte. So, was habe ich sonst? Nee, sonst habe ich mir nichts weiter aufgeschrieben. Also, wie gesagt, bisschen langsamer und deutlich. Langsamer, dann ist es leichter verständlich. Und ja, was eben wichtig gewesen wäre, dass Sie diese Brust-OP auf alle Fälle mit in Ihren Bericht reinnehmen. Ja? Das ist nichts, was man so vernachlässigen kann. Zumal die Schwester ja auch noch erkrankt ist. Ja? Also das ist schon eine sehr, sehr wichtige Diagnose in dem Zusammenhang. Und da hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass Sie da bei der Patientin noch ein bisschen mehr nachfragen. Ne? Dass Sie sagen, ja, was weiß ich, beschwerdefrei, regelmäßige gynäkologische Untersuchungen, Nachsorge, pipapo. Ne? Das wäre schon ganz gut gewesen. Ja. Ne?